denn ich bin schon wieder voll. Tja, ich mach's wie mein Konto. Epileptiker sind tight und du bist der Beweis. Du machst deine Tafel, was heißt, du bist kreidebleich. Also gib mir mal das Mic, ich hab leider keine Zeit zur Zeit, denn ich hab noch Zeilen bereit für den dritten Meisterstreik. Floristen sind der Ausgleich, Floristen gehen in Führung. Floristen sind die Sieger, Floristen sind die Krönung. Du bist wack und bist voll gewichst wie ein Kondom. Du bist wack, Mann, du bist die Wackness in Person. Du bist wack, follow, du wiederholst dich zu heftig. Hauptsächlich rap ich, um zu sagen, dass du wack bist. Doch alter, chill ich, bevor du dumm aus der Wäsche guckst. Check es mal die Captain Hook, check es mal die Captain. Seid ihr sicher? Wie kriegst du einen rein, Gewitter? Wir liefern dir mehr Stoff als 10.000 Ticker. Deine Schwiegermutter kennt uns, denn wir sind ihr Ficker. Du denkst, du bist dir sicher, doch bist du dir sicher? Seid ihr sicher? Hier kriegst du einen rein, Gewitter. Wir liefern dir mehr Stoff als 10.000 Ticker. Deine Schwiegermutter kennt uns, denn wir sind ihr Ficker. Du denkst, du bist dir sicher, doch bist du dir sicher? Du kannst dir sicher sein, wir hauen richtig rein. Geben immer alles für eine dicke Zeit, die wir den Leuten bieten wollen, wenn wir unsere Tracks spielen. Floristen sind ein High-Class, nicht irgend so ein Drecksteam. Es ist fett, wie Hosea mit dem Text spielt. Mit Tracks wie kein Zweiter auf dein Head zielt. Eine gute Line und eine Zeit am Mic ist beendet. Hosea schickt dich in die Rente. Follow what the fuck, völlig ungebändigt. Erkrankter Rap-Electric, stoßen wie auf Unverständnis. Ihr seid peinlich und krankhaft neidisch, weil alles, was wir tun, einfach tight ist. Denn das, was wir anfassen, wird zu Gold. Selten war der Spruch so passend, wir sind einfach klasse. Wie wär's mit nem Feature? Sorry, passe, denn bei dir fehlt die Basis für was richtig krasses. Seid ihr sicher? Wie kriegst du einen rein, Gewitter? Wir liefern dir mehr Stoff als 10.000 Ticker. Deine Schwiegermutter kennt uns, denn wir sind ihr Ficker. Du denkst, du bist dir sicher, doch bist du dir sicher? Seid ihr sicher? Hier kriegst du einen rein, Gewitter. Wir liefern dir mehr Stoff als 10.000 Ticker. Deine Schwiegermutter kennt uns.